Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 895, an Schiller. Hierbei das gerettete Venedig. Wenn Sie Zeit haben, so sehen Sie es durch, und wir sprechen heute Abend davon. Mich verlangt sehr, Sie zu sehen. Die verwünschte Akklamation neulich hat mir ein paar böse Tage gemacht. Befehlen Sie die Stunde der Kutsche, Weimar, den 22. März 1803. Geht!